Größtenteils linksliberale, säkulare Intellektuelle diskutierten die brennenden Fragen um Staat und Religion. Und es regierte eine überraschende Sanftmut. Offenbar werden zum Beispiel fundamentalistische Evangelikale in den USA nicht so sehr wie in Europa als Bedrohung erfahren. Schließlich streben sie keine Theokratie an, sondern wollen nur ihre Position zu Abtreibung oder Ehe durchsetzen. Und die grundsätzliche Trennung zwischen Staat und Kirche würden die Evangelikalen wiederum auch nicht als Affront erleben, hob erklärend Michael McConnell, Richter am Berufungsgericht in Denver, hervor. The leading advocates. Die Trennung von Staat und Kirche war nie ein antireligiöser Schachzug in den USA. Die größten Befürworter waren die Evangelikalen und Baptisten. Sie erhofften sich Freiheit von der Fessel der Regierungskontrolle. Freeing the churches from the shackles of government control. Freies akademisches Schweben war so auf der Tagung garantiert. Konsequent taten die Denker, was sie am besten können. Sie zerpflückten die Grundbegriffe religiös und säkular, relativierten, historisierten sie. Ansatzweise fragte man dann doch, inwieweit orthodoxe religiöse Argumente in einer pluralistischen gesellschaftlichen Diskussion überhaupt gelten könnten. Immer noch herrscht hier Unklarheit. Auch die USA sind ein säkular-religiöses Gemisch. Es ist nicht klar, wer die Entscheidungshoheit über heikle juristische und politische Fragen hat. Die Regierung? Das höchste Gericht? Das Volk in Volksentscheiden? Der Verfassungsrechtler Noah Feldmann brachte das Beispiel Kalifornien an, wo man sich über die gleichgeschlechtliche Ehe streitet. Es gab eigentlich ein Gesetz in Kalifornien. Die bundesstaatliche Verfassung kippte das. Darüber gab es einen Volksentscheid. Und über den entscheidet nun das höchste Gericht. Wir lösen das Problem also nicht, wir fechten es untereinander aus. Die Morallehre hat keine Antwort darauf, ob ein paar weise Männer oder das Volk hier entscheiden sollen. Viele Beschreibungen, wenige Lösungsansätze waren zu hören. Dabei war man sich darüber einig, dass sich die religiösen, säkularen Kräfteverhältnisse in den USA ständig änderten, dass das Gleichgewicht ein äußerst wackeliges sei, wie der Kanadier Charles Taylor, bekannt für seine Studien zur säkularen Gesellschaft, betonte. Das Problem liegt bei den Leuten, die nicht alle Meinungen zulassen wollen. Das macht eine Demokratie unmöglich. Man hat keine demokratische Gesellschaft, wenn man genug Leute hat, die zum Beispiel beim Thema Abtreibung total fanatisch sind. Das Problem liegt darin, alle zu überzeugen, dass Demokratie wichtig ist. Aber die Philosophie kann dieses Problem nicht lösen. Tagungen wie solche verlieren dann aber das drängende Problem aus dem Blick, dass es Ultrareligiöse in den USA gibt, denen die Religion wichtiger ist als die Demokratie, dass diese erbittertes Lobbying betreiben und die öffentliche Diskussion kapern. Liberale Gegenstrategien abseits der Dekonstruktion der gegnerischen Begriffe hörte man auf der Tagung kaum. Mit einer Ausnahme. Der Naturalist und Atheist Daniel Dennett forderte pragmatisch, die Political Correctness, die Toleranz gegenüber ausnahmslos jeder religiösen Aussage, müsse ein Ende haben. Anytime you hear it said that you cannot be good without religion. Wenn jemand Ihnen beispielsweise sagt, dass Moral ohne Religion nicht möglich ist, sollten Sie höflich Anstoß daran nehmen und sagen, das ist Nonsens. Man macht ja nicht die Religion, sondern falsches Denken schlecht. Man muss das wie rassistische Kommentare behandeln. Manchmal ist die Wahrheit eben ein wenig verletzend. Einiges an Frust verspürte man auf der Konferenz dann doch über Präsident Obama. Der schwor einen Amtseid auf die Bibel und reichte homophoben Predigern wie Rick Warren die Hand. So sehr das am Ende symbolische Politik sein mag, Obama vertraut auf die Wohltätigkeitsfunktion der Kirchen im Land. Man müsste sich wundern, wenn er dogmatisch säkular handelte und religiösen Hilfsorganisationen jegliche Regierungsgelder vorenthielte. Für strikte Säkularisten dürfte die schleichende Entsäkularisierung der USA also 4 oder 8 Jahre fortschreiten.